blitzten die Sterne. Und es dampfte die Erde, die Tür des Gartens knarrte. Es nahten sich heilige Schritte. Sie kam wie eine Gottheit. Und sie sank an die Brust mir. O süßer Küssen, schwägerisches Kosen, wenn ich im Taube entschleiert ihrer Formen alle Reize. Das Rausch verflogen, die Stunde neilte. Nun sterb ich in Verzweiflung, nun sterb ich in Verzweiflung. Ich liebte niemals noch so sehr das Leben, so sehr.